Brachiale Liebe, draußen sind wir Diebe. Überfall auf Sprint, weil wir brauchen für die Miete. Schon im Sandkasten, kommt mich keiner anfassen. Ich attackiere, ergreif Initiative. Ich komm von ganz unten, lösch einem den Sachen und der Magen leer. Walla frag Katalea, heute dreh ich nachts Runden. Plötzlich alles schwarz, keine Farben mehr. Wieder angetrunken in einem Panamera, Handgelenk 70k, alle kriegen Panik. Benza, geh, Waggon, Fasson, der Haarschnitt. Undercover Gold, meine Wumme ist geladen. Hol den Stoff unter Flucht mit dem Wagen. Die Bitch stimmt, ist MDMA. Druck aufs Gas, 300 km/h, ra, ra. Keine Zeit zu verschwenden. Ich bin gekommen, um die Scheiß zu beenden. Ra! Gib Gas im AMG. Bin wieder mal benebelt. Die Kugeln abgezählt. Schüsse fallen im Regen. Kauf Gold vom Cartier. Und ihr müsst damit leben. Schrotflinte abgesehen. Erschießen und dann reden. So viel Geld auf dem Konto, ich seh es nur noch digital. Egal was passiert, wir bleiben kriminal. Nur Mama wusste immer, was ich vorhatte. Die Mordwaffe liegt geladen in der Sporttasche. Roll auf Kron, check die Tramadol. Ich hab bald Schmerzen, Bruder, bring mir Marlboro Menthol. Meine Sinne sind betäubt, wer ist Feind, wer ist Freund. Viele Wege waren falsch, doch habt ihr einen Schritt bereut. Ra, Deck, check in den Backpack, sind 6 Kilo. Denn manchmal hast du deine Wahl in dieser Drecksiedlung. Ich dachte jeden Tag nur, wo nehm ich die Kohle her? Sony Universal, dieser Junge ist millionenschwer. Hit nach Hit, nach Hit, nach Hit. Boah, nimm die Waffe und drück und drück und drück. Blut fließt auf die Blue Jeans für Ansehen. Weil wir erschießen, dann reden. Gib Gas im AMG. Bin wieder mal benebelt. Die Kugeln abgezählt. Schüsse fallen im Regen. Kauf Gold vom Cartier. Und ihr müsst damit leben. Schrotflinte abgesehen. Erschießen und dann reden.